Da wollte die Gesundheitsministerin das Kind gleich mit dem Bade ausschütten. Der Kampf gegen den wachsenden Alkoholismus unter Jugendlichen sollte ein striktes Verbot jeglichen Gratisausschanks nach sich ziehen. Dass man Open Bars, also den unbegrenzten Alkoholkonsum gegen eine Pauschalgebühr untersagen und den Verkauf alkoholischer Getränke an Minderjährige fortan strikt verbieten will, stößt bei 4/5 aller Franzosen auf Verständnis. Jedweden Gratisausschank von Alkohol zu untersagen, diese Absicht hat jedoch an einer der Grundfesten französischer Kultur gerüttelt. Vor allem die Winzer liefen Sturm. Nicht erst seit der Krise, geplagt von Umsatzeinbrüchen, bangen sie um ihre Zukunft. Seit Anfang der 60er Jahre ist der Weinkonsum pro Einwohner kontinuierlich gesunken, von 126 auf deutlich unter 50 Liter pro Einwohner und Jahr, Tendenz weiter fallend. Die Kampagnen zur Gesundheitsfürsorge tragen Früchte. Nun schien freilich zu viel des Guten. Auf ganzseitigen Zeitungsannoncen schlug der französische Winzerverband in den letzten Tagen Alarm. Man habe Verständnis für die Kampfansage gegen den exzessiven Alkoholkonsum der Jugendlichen, aber gleichzeitig Weinproben, Probiersalons und Dorffeste mit freiem Ausschank der edelsten Tropfen des Terroir der jeweiligen Region zu verbieten, bezeichneten sie als existenzbedrohend. Ein Stück ureigenster französischer Kultur ist in Gefahr. Der massive Druck vieler Abgeordneter hat nun auch bei der Gesundheitsministerin zur Einsicht geführt. In der gestrigen Fragestunde des Parlaments zeigte sich Roselyne Bachelot reumütig. Gerne erkenne ich an, dass der Gesetzentwurf nachgebessert werden musste, um Missverständnisse zu vermeiden. Denn es war doch im Grunde ganz anders, als alle glaubten, im geplanten Gesetz gegen Alkoholmissbrauch erkennen zu können. Es war nie beabsichtigt, Weinproben, traditionelle Feste, spezielle Messen und Ausstellungen, ethnische Feste, die fester Bestandteil unserer französischen und unserer Weinbaukultur sind, zu untersagen. Der Jubel über diese Ansage hält sich noch in Grenzen, die Skepsis überwiegt. Die Parlamentarier und Winzer wollen jetzt erst einmal die endgültige Fassung des Gesetzentwurfs abwarten. Denn eine Sache ist, was die Gesundheitsministerin erzählt, eine andere, was der Élysée für richtig hält. Und dort sitzt auf dem Präsidentensessel ein Mann, der dem Alkohol abgeschworen hat. Anders als sein Vorgänger Jacques Chirac, der erst letzte Woche wieder als Probierheld auf der Pariser Landwirtschaftsmesse gefeiert wurde, greift Nicolas Sarkozy nie und natürlich erst recht nicht öffentlich zum Glas. Weshalb manch ein Winzer dem guten alten Chichi, wie Chirac liebevoll genannt wird, nachtrauert. Denn was gibt es für eine bessere Werbung für Frankreichs edelste Produkte, als wenn sie der höchste Mann im Staat persönlich öffentlich verkostet?